meinen Rat hören wollt,« sagte Eomer mit leiser Stimme, »dann kehrt ihr darauf hierher zurück, bis der Krieg vorüber ist, ob gewonnen oder verloren.« Theoden lächelte. »Nein, mein Sohn, denn so will ich dich nennen. Blase du mir nicht auch noch Schlangenzunges süßes Gift in die alten Ohren.« Er richtete sich auf und blickte zu der langen Reihe seiner Männer zurück, die hinten in der Dämmerung verschwamm. »Lang wie ein Jahr erscheint mir jeder Tag, den wir nach Westen geritten sind. Aber nie wieder werde ich am Stock gehen. Unterliegen wir im Krieg, wozu soll ich mich dann in den Bergen verstecken? Siegen wir aber, was schadet es dann, dass ich, und sollte ich auch fallen, meine letzte Kraft dafür aufwende? Aber lassen wir das jetzt. Heute Nacht schlafe ich in der Festung Dunharg. Wenigstens ein friedlicher Abend noch bleibt uns. Reiten wir weiter.« In der zunehmenden Dämmerung kamen sie ins Tal hinunter. Hier floss der Schneeborn nahe an den Hängen auf der Westseite des Tals entlang, und bald führte der Weg sie zu einer Furt, wo das flache Wasser laut über die Steine plätscherte. Die Furt war bewacht. Als der König nahe heran war, sprangen viele Männer hinter den Felsen hervor, doch als sie den König erkannten, riefen sie freudig, »Theoden, König! Theoden, König! Der König der Mark kehrt zurück!« Dann blies einer einen langen Hornruf, der im Tal widerhallte. Andere Hörner antworteten, und am anderen Flussufer flammten Lichter auf. Und plötzlich erschallte von hoch oben ein Chor von vielen Trompeten, anscheinend aus einer Mulde heraus, die alle einzelnen Töne zu einer Stimme vereinte und sie dröhnend und pochend an die Felswände schmetterte. So kehrte der König der Mark siegreich aus dem Westen zurück nach Dunharg, am Fuß des Weißen Gebirges. Dort fand er alle, die sein Volk für den Krieg noch aufbieten konnte, schon versammelt. Denn sobald seine Ankunft gemeldet war, kamen die Hauptleute ihm an der Furt entgegengeritten und brachten ihm Nachrichten von Gandalf. Dunhere, das Oberhaupt des Volkes vom Hargtal, ritt an ihrer Spitze. »Vor 3 Tagen, Gebieter«, sagte er, »kam Schattenfell im Morgengrauen wie ein Wind von Westen nach Edoras, und Gandalf erfreute unsere Herzen mit der Nachricht von eurem Siege. Aber er brachte auch euren Befehl, die Sammlung der Reiterschwadronen zu beschleunigen. Und dann kam der geflügelte Schatten.« »Der geflügelte Schatten?« sagte Theoden. »Den haben auch wir gesehen, aber das war mitten in der Nacht, bevor Gandalf sich von uns trennte.« »Das mag sein, Gebieter«, sagte Dunhere, »aber es könnte derselbe oder ein ihm ähnlicher gewesen sein, ein dunkles Geschöpf in Gestalt eines riesigen Vogels, das an diesem Morgen über Edoras hinwegflog, so daß alle Menschen vor Furcht zitterten. Denn es stieß auf Meduseld herab, und als es fast den Giebel streifte, stieß es einen Schrei aus, und wir dachten, das Herz bleibt uns stehen. Da riet uns Gandalf, uns nicht in offenem Gelände zu versammeln, sondern euch hier im Tal und im Schutz der Berghänge zu erwarten, und er befahl nicht mehr, Lichter oder Feuer als unbedingt nötig anzuzünden. Und so haben wir es gehalten. Gandalf sprach sehr bestimmt, wir hoffen, es war in eurem Sinne. Im Hargtal hat man nichts von diesen Schreckgestalten gesehen.« »Es ist gut«, sagte Theoden. »Ich reite jetzt zur Festung, und bevor ich mich zur Ruhe lege, will ich noch mit den Marschällen und Hauptleuten sprechen. Lass sie so bald wie möglich zu mir kommen.« Mitten durch das Tal, das an dieser Stelle kaum mehr als eine halbe Meile breit war. Ringsum lagen Wiesen und Niederungen mit borstigem Gras, grau in grau in der dunkelnden Nacht, aber auf der anderen Seite des Tals sah Merry eine mächtige Wand aufragen, ein Vorposten des mächtigen Bergsockels, den der Fluss in vergangenen Zeitaltern vom Massiv des Starkhorns abgetrennt hatte. Auf allen ebenen Flächen liefen Scharen von Menschen zusammen. Manche standen gedrängt am Wegrand und begrüßten den König und die aus dem Westen heimkehrenden Reiter mit Jubelrufen. Dahinter aber, soweit das Auge reichte, sah man gerade Reihen von Zelten und Hütten, angepflockte Pferde und große Waffenvorräte mit Büscheln aneinandergelehnter Speere, ein stachliges Dickicht wie von frisch gepflanzten Bäumen. Die ganze große Menschenansammlung versank nun in der Dunkelheit. Aber trotz des kalten Nachtwinds, der von den Höhen herabkam, wurden keine Feuer oder Laternen angezündet. Wachtposten in dicken Mänteln schritten auf und ab. Merry fragte sich, wie viele die Reiter wohl seien. Im Dunkeln konnte er ihre Zahlen nicht schätzen, aber es schien ihm ein großes Heer zu sein, viele Tausende stark. Während er noch von einer Seite zur anderen blickte, kam er mit dem Gefolge des Königs an den Fuß der hohen Felswand an der Ostseite des Tals. Hier begann der Weg jäh anzusteigen, und Merry schaute erstaunt hinauf. Er befand sich auf einer Straße, wie er noch keine gesehen hatte. Eines der großen Werke von Menschenhand aus Zeiten, an die kein Lied mehr erinnerte. Sie wand sich schlangengleich empor, grub sich durch den kahlen Fels, steil wie eine Treppe, zog sie sich in Schleifen nach rechts und links in die Höhe. Pferde konnten auf ihr gehen, und auch Wagen ließen sich langsam hinaufziehen. Doch kein Feind konnte auf diesem Weg kommen, es sei denn aus der Luft, wenn die Straße von oben verteidigt wurde. An jeder Kehre standen große, aufrechte Steine, zu menschenähnlichen Gestalten behauen, riesenhaft und mit plumpen Gliedmaßen, sitzend mit übergeschlagenen Beinen, die stämmigen Arme vor den dicken Bäuchen gefaltet. Manche hatten in der Verwitterung der Jahre alle Gesichtszüge bis auf die dunklen Augenlöcher verloren, die noch immer die Vorüberkommenden wehmütig anblickten. Die Reiter sahen kaum hin. Die Pukel-Menschen nannten sie diese Figuren, und sie schenkten ihnen wenig Beachtung. Weder Kraft noch Schrecken ging mehr von ihnen aus. Merry aber betrachtete sie mit Verwunderung und einem Gefühl, das dem Mitleid nahe kam, als sie traurig in der Dämmerung vor ihm aufragten. Nach einer Weile blickte er zurück und sah, dass er schon einige hundert Fuß über dem Talgrund war, aber noch immer konnte er undeutlich die lange Schlange der Reiter erkennen, die unten die Furt durchquerten und sich dann auf der Straße zu dem für sie vorbereiteten Lager begaben. Nur der König und seine Leibwache ritten zur Festung hinauf. Schließlich kamen sie über einen steilen Buckel, wo die Straße in einem Durchstich zwischen Felswänden einen kurzen Hang hinauf und dann auf eine weite Hochfläche hinausführte. Firienfeld hieß sie bei den Menschen, eine Bergwiese mit Gras und Heidekraut, hoch über dem tief eingegrabenen Bett des Schneeborn und im Schoß der hohen Berge im Hintergrund, das Starkhorn im Süden, die sägezähnigen Gipfel des Irensaga im Norden und der Dvimorberg in der Mitte, der Geisterberg, dessen schwarze Wand sich vor den Reitern über steilen, mit düsteren Kiefern bewachsenen Hängen erhob. In zwei Hälften geteilt wurde die Hochfläche von einer Doppelreihe unbehauener, aufrecht stehender Steine, die in die Dämmerung hineinführte, bis sie zwischen den Bäumen verschwand. Wer es wagte, diesem Weg zu folgen, kam bald zum schwarzen Dimholdwald unter dem Dvimorberg, der drohenden Steinsäule und dem gähnenden Rachen des verbotenen Tors. Dies war die düstere Festung Dunharg, das Werk längst vergessener Menschenvölker. Selbst ihren Namen kannte man nicht mehr, und weder Lied noch Sage erinnerten an sie. Zu welchem Zweck sie diesen Platz angelegt hatten, ob als Wohnstadt, als verborgenen Tempel oder Friedhof ihrer Könige, wusste niemand. Hier hatten sie sich in den dunklen Jahren abgemüht, bevor noch das erste Schiff an den Westküsten gelandet war oder die Dúnedain das Reich von Gondor errichtet hatten. Und nun waren sie verschwunden. Und nur die alten Pukel-Menschen saßen noch immer an den Kehren der Straße. Die Reihen der Steine entlang. Sie waren verwittert und schwarz. Manche standen schief oder waren umgefallen, hatten Sprünge oder waren zerbrochen. Sie sahen aus wie zwei Reihen alter, hungriger Zähne. Er fragte sich, was dies wohl für Steine sein mochten, und hoffte nur, dass der König ihnen nicht bis in die Dunkelheit hinein folgen würde. Dann sah er Gruppen von Zelten und Hütten zu beiden Seiten des von den Steinen bezeichneten Weges, aber nicht in der Nähe der Bäume, sondern anscheinend auf Abstand zu ihnen bedacht und bis an den Rand der Felswand gedrängt. Die meisten befanden sich auf der rechten Seite, wo das Firienfeld breiter war. Auf der linken Seite war ein kleineres Lager mit einem großen Zelt in der Mitte. Von dort her kam ihnen nun ein Reiter entgegen und sie bogen vom Weg ab. Als sie näher kamen, sah Merry, dass der Reiter eine Frau war, mit langen, im Dämmerlicht schimmernden Haarflechten. Darüber aber trug sie einen Helm, und bis zum Gürtel war sie wie ein Kriegsmann gekleidet, mit einem Schwert an der Seite. »Seid gegrüßt, Gebieter der Mark«, rief sie, »von Herzen freut mich eure Rückkehr.« »Und bei dir, Eowyn«, sagte Theoden, »ist alles in Ordnung?« Alles in Ordnung, antwortete sie. Doch Mary schien es, dass ihre Stimme sie Lügen strafte. Und er hätte gedacht, dass sie geweint hatte, wenn dies bei einer Dame von so strenger Miene glaubhaft gewesen wäre. Alles in Ordnung. Es fiel den Leuten schwer, sich so plötzlich von ihren Häusern loszureißen. Harte Worte sind gefallen, denn lange ist's her, seit zum letzten Mal ein Krieg uns von den grünen Feldern vertrieben hat. Aber bis zu schlimmen Taten ist es nicht gekommen. Alles ist nun geregelt, wie ihr seht. Und eure Unterkunft ist vorbereitet. Denn ich habe ausführliche Nachricht über euch erhalten und die Stunde eurer Ankunft vorausgesehen. »Also ist Aragorn gekommen«, sagte Eomer. »Ist er noch hier?« »Nein, fort ist er«, sagte Eowyn, wandte sich ab und sah zu den dunkel im Osten und Süden aufragenden Bergen hin. »Wohin ist er gegangen?« fragte Eomer. »Ich weiß nicht«, antwortete sie. »Er kam bei Nacht und ritt gestern Morgen davon, ehe die Sonne über den Berggipfeln stand. Fort ist er.« »Es bekümmert dich, Tochter«, sagte Theoden. »Was ist geschehen?« »Sag mir, hat er von jener Straße gesprochen?« Er deutete die Steinreihen entlang zum Dwimorberg hin, wo sie ins Dunkel tauchten. »Von den Pfaden der Toten?« »Ja, Gebieter«, sagte sie, »und er ist in die Schatten getreten, aus denen noch niemand wiedergekehrt ist. Ich konnte ihn nicht davon abbringen. Fort ist er.« »Dann haben unsere Wege sich getrennt«, sagte Eomer. »Er ist verloren. Wir müssen ohne ihn reiten. Und unsere Hoffnung schwindet.« Langsam ritten sie übers kurze Gras und Kraut der Bergwiese, ohne mehr zu reden, bis sie zum Zelt des Königs kamen. Dort fand Mary alles für sie vorbereitet, und auch ihn selbst hatte man nicht vergessen. Neben dem großen Zelt des Königs war ein kleines für ihn aufgestellt worden, und dort saß er allein, während beim König die Männer kamen und gingen, die etwas mit ihm zu besprechen hatten. Es war nun Nacht, und die nur noch halb sichtbaren Berggipfel im Westen waren mit Sternen bekrönt. Im Osten aber war der Himmel leer und dunkel. Die Steinreihen schwanden allmählich aus der Sicht, doch hinter ihnen, dunkler als die Nacht, brütete der breite, geduckte Schatten des Dwimorberges. »Die Pfade der Toten«, murmelte er in sich hinein. »Die Pfade der Toten. Was das bloß zu bedeuten hat. Alle haben sie mich jetzt allein gelassen. Alle gehen sie jetzt irgendeinem Schicksal entgegen. Gandalf und Pippin nach Osten in den Krieg, Sam und Frodo nach Mordor, Streicher, Legolas und Gimli auf den Pfaden der Toten. Aber sicherlich komme ich auch bald an die Reihe. Ich möchte nur mal wissen, was die alle zu bereden haben. Und was der König zu tun gedenkt. Denn wo er jetzt hingeht, da muss ich auch hin.« Unter diesen düsteren Gedanken fiel ihm plötzlich ein, dass er einen Bärenhunger hatte. Und er stand auf und wollte sich umsehen, ob noch irgendwer in diesem sonderbaren Lager dieselbe Regung verspürte. Aber im gleichen Moment hörte er einen Trompetenton, und ein Mann kam und rief ihn zur Tafel des Königs, wo er als Knappe seinem Herrn aufwarten sollte. Es war ein kleiner Raum mit bestickten Vorhängen abgeteilt und mit Fellen ausgelegt, und dort saß Theoden mit Eomer, Eowyn und Dunhere, dem Fürsten des Hagtals, an einem kleinen Tisch. Mary stand neben dem Hocker des Königs und wartete ihm auf, bis sich der alte Mann aus tiefem Nachsinnen zurückfindend lächelnd zu ihm hinwandte. »Komm, Herr Meriadoc«, sagte er, »du musst nicht stehen. Solange ich noch im eigenen Lande bin, sollst du an meiner Seite sitzen und mir das Herz mit deinen Geschichten erleichtern.« Zur Linken des Königs wurde dem Hobbit Platz gemacht, aber niemand fragte nach einer Geschichte. Überhaupt wurde wenig geredet, und sie aßen und tranken die meiste Zeit schweigend, bis Mary schließlich seinen Mut zusammennahm und die Frage stellte, die ihn quälte. »Zweimal schon, Gebieter, habe ich von den Pfaden der Toten gehört«, sagte er. »Was sind das für Pfade? Und wo ist Streicher, der Herr Aragorn, meine ich, wo ist er hingegangen?« Der König seufzte, aber niemand antwortete, bis endlich Eomer das Wort nahm. »Wir wissen es nicht, und das Herz ist uns schwer«, sagte er. »Doch was die Pfade der Toten angeht, so hast du selbst schon die ersten Schritte auf ihnen getan. Nein, ich will keine Unheilsworte aussprechen. Die Straße, die wir heraufgekommen sind, ist der Zugang zum Tor, drüben im Dimhold. Was aber dahinter liegt, weiß kein Mensch. Kein Mensch weiß es, sagte Theoden. Doch eine alte Sage, die heute nur noch selten erzählt wird, weiß etwas zu berichten. Wenn diese alten Geschichten wahr sind, die im Hause Eorl von Vater zu Sohn weitergegeben werden, dann führt das Tor am Fuß des Vimorbergs in einen Geheimgang unter dem Berg zu irgendeinem vergessenen Ziel hin. Aber niemand hat mehr versucht, diesen Geheimnissen nachzuforschen, seit Baldur, Bregos Sohn, das Tor durchschritten hat und nie wieder unter den Menschen gesehen wurde. Einen tollköpfigen Schwur hatte er ausgesprochen, als er das Trinkhorn leerte beim Gelage, mit dem Brego die neu erbaute Meduseld einweihte. Und niemals nahm er den hohen Sitz ein, dessen Erbe er war. Die Leute sagen, dass die toten Menschen aus den dunklen Jahren den Weg bewachen und nicht dulden, dass ein Lebender ihre verborgenen Hallen betritt. Doch bisweilen sehe man sie selbst als Schatten aus dem Tor treten und den Steinweg herabkommen. Dann verriegeln die Bewohner des Hargtals ihre Türen, verdunkeln die Fenster und fürchten sich. Aber die Toten kommen nur selten hervor. Nur zu Zeiten großer Unruhen und wenn viele sterben müssen. Doch sagt man im Hargtal, sagte Eowyn mit leiser Stimme, erst vor kurzer Zeit sei in einer mondlosen Nacht ein großes Heer in seltsamem Aufzug vorübergekommen. Woher es kam, wusste niemand. Aber es zog die Steinstraße hinauf und verschwand im Berg, als ginge es dort zu einer Versammlung. »Warum nur hat Aragorn dann diesen Weg eingeschlagen?« sagte Merry. »Wisst ihr denn gar nichts, das es erklären könnte?« »Wenn er zu dir als seinem Freund nichts gesagt hat, das wir nicht gehört haben,« sagte Eomer, »dann weiß im Land der Lebenden niemand, welche Absicht er verfolgt.« »Sehr verändert fand ich ihn, seit ich ihn zum ersten Mal im Haus des Königs gesehen habe,« sagte Eowyn. »Finsterer, älter, verblendet kam er mir vor.« Und wie einer, den die Toten zu sich rufen. »Vielleicht wurde er gerufen«, sagte Theoden. »Und mein Herz sagt mir, dass ich ihn nicht wiedersehen werde. Doch ein Mann von königlicher Art und hoher Bestimmung ist er. Und tröste dich damit, Tochter, denn eines Trostes scheinst du mir bedürftig in deinem Kummer um diesen Gast. Es heißt, als die Eorlingas aus dem Norden kamen und den Schneeborn aufwärts zogen, auf der Suche nach festen Plätzen als Zuflucht für Notzeiten. Da stiegen Brego und sein Sohn Baldur die Treppe zur Festung hinauf und kamen bis vor das Tor. Auf der Schwelle saß ein alter Mann, älter als man sagen kann. Groß und königlich schien er einst gewesen zu sein, nun aber war er verwittert, wie ein alter Stein. Und für eine Steinfigur hielten sie ihn zuerst, denn er rührte sich nicht und sagte kein Wort, bis sie an ihm vorübergehen und eintreten wollten. Und dann plötzlich hatte er eine Stimme, die klang, als käme sie aus dem Erdboden. Aber zu ihrem Erstaunen bediente sie sich der westlichen Sprache. »Der Weg ist versperrt«, sagte sie. Da hielten sie an und betrachteten ihn näher und sahen, dass er noch lebte. Er aber blickte sie nicht an. »Der Weg ist versperrt«, sagte die Stimme noch einmal. »Er wurde von denen angelegt, die tot sind«, und die Toten bewachen ihn, bis die Zeit kommt. Der Weg ist versperrt. »Und wann wird die Zeit kommen?« sagte Baldur. Doch Antwort erhielt er nie, denn der Alte starb gleich darauf und fiel vornüber. Und andere Kunde von den alten Bergbewohnern hat unser Volk nie erfahren. Doch vielleicht ist die vorhergesagte Zeit nun endlich gekommen, und Aragorn steht der Weg offen. »Aber wie soll ein Mensch herausfinden, ob die Zeit gekommen ist oder nicht, außer indem er sich durchs Tor wagt?« sagte Eomer. »Und da ginge ich nicht hindurch. Und wenn alle Heere Mordors auf mich einstürmten und ich allein wäre und keinen anderen Fluchtweg hätte. Ach, dass ein hochherziger Mann in dieser Stunde der Not in solche Verblendung fallen kann. Gibt es denn nicht schon genug Böses unter freiem Himmel, dass man es auch noch unter der Erde aufsuchen müsste?« Krieg steht bevor. Gab es Lärm. Ein Mann rief laut nach Theoden und wurde von der Wache angehalten. Gleich darauf schob der Hauptmann der Leibwache den Vorhang beiseite. »Ein Mann ist hier, Gebieter«, sagte er, »ein Meldereiter aus Gondor. Er wünscht, sofort vorgelassen zu werden.« »Lass ihn herein«, sagte Theoden. Ein großer Mann trat ein, und Merry unterdrückte einen Ausruf des Erstaunens. Für einen Augenblick glaubte er, Boromir wieder lebendig zu sehen. Dann sah er, dass er sich getäuscht hatte und dass der Mann ein Fremder war, allerdings Boromir so ähnlich, als wäre er einer seiner nächsten Verwandten, grauäugig, hochgewachsen und von stolzer Haltung. Er war in Reitertracht, mit einem dunkelgrünen Mantel über einem schönen Kettenhemd, und die Stirnseite seines Helms zeigte einen kleinen silbernen Stern. In der Hand hielt er einen Pfeil, schwarz gefiedert und mit stählernen Widerhaken, doch die Spitze war rot bemalt. Er ließ sich auf ein Knie nieder und hielt Theoden den Pfeil hin. »Seid gegrüßt, Fürst der Rohirrim und Freund Gondors«, sagte er. »Hirgon bin ich, Denethors reitender Bote, und ich bringe euch dieses Kriegszeichen. Gondor ist schwer in Not. Oft schon haben die Rohirrim uns geholfen, doch nun bittet euch der Herr Denethor um Einsatz aller Streitkräfte und in höchster Eile, damit Gondor nicht am Ende erliegt.« »Der rote Pfeil«, sagte Theoden und hielt ihn weit von sich weg, wie einer, der einen längst erwarteten, im Moment, wo er eintrifft, aber dennoch schrecklichen Aufruf empfängt. Seine Hand zitterte. »Den roten Pfeil hat man in der Mark in all meinen Jahren nicht mehr gesehen. Ist es denn wahrhaftig so weit gekommen? Und was glaubt der Herr Denethor, wie viele Streitkräfte ich in aller Eile einsetzen kann?« »Das Herr wisst ihr selbst am besten«, sagte Hirgon. »Doch kann es ja bald dazu kommen, dass Minas Tirith eingeschlossen wird. Und trägt Herr Denethor mir auf, euch zu sagen, wenn ihr nicht stark genug seid, viele Belagerungsheere zu durchbrechen, so denkt er, dass die Waffen der Rohirrim besser innerhalb als außerhalb seiner Mauern zu gebrauchen wären.« »Aber er weiß doch, dass wir ein Volk sind, das lieber zu Pferde und auf freiem Feld kämpft. Und außerdem, dass wir verstreut wohnen und Zeit brauchen, unsere Reiter zu sammeln.« »Ist es nicht so, Hirgon, dass der Herr von Minas Tirith mehr weiß, als seine Botschaft erkennen lässt? Denn wir befinden uns schon im Krieg, wie du gesehen haben wirst. Und du triffst uns nicht ganz unvorbereitet. Gandalf der Graue ist bei uns gewesen. Und eben jetzt sammeln wir uns für den Krieg im Osten.« »Was der Herr Denethor von alledem wissen oder ahnen mag, kann ich nicht sagen«, antwortete Hirgon. »Doch unsere Lage ist in der Tat verzweifelt. Mein Herr erteilt euch keinen Befehl, er bittet euch nur um der alten Freundschaft und der altbeschworenen Eide willen, aber auch in eurem eigenen Interesse, alles zu tun, was in eurer Kraft steht. Uns wird berichtet, viele Könige seien im Dienste Mordors von Osten herangezogen. Vom Norden bis zur Ebene der Dagorlat gibt es Scharmützel und Kriegsgerüchte. Im Süden regen sich die Haradrim, und Schrecken herrscht an allen unseren Küsten. Darum steht von dort wenig Hilfe zu erwarten. Eilt euch! Vor den Mauern von Minas Tirith wird über das Schicksal unserer Zeit entschieden. Und wenn die Flut dort nicht aufgehalten werden kann, wird sie sich auch über die grünen Felder von Rohan ergießen. Und selbst diese Bergfestung wird keine sichere Zuflucht mehr sein.« »Schlimme Nachrichten bringst du«, sagte Theoden, »doch nicht ganz unvermutet. Aber sage dem Herrn Denethor, auch wenn Rohan selbst sich in keiner Gefahr sähe, kämen wir ihm dennoch zu Hilfe. Doch wir haben schwere Verluste im Krieg mit dem Verräter Saruman erlitten und müssen auch an unsere Nord- und Ostgrenzen denken, wie auch aus seinen Nachrichten deutlich wird. Eine so große Streitmacht, wie sie der dunkle Herrscher nun aufzubieten scheint, könnte uns sehr wohl schon, bevor wir die Stadt erreichen, in eine Schlacht verwickeln und außerdem noch ein starkes Heer nördlich des Königstors über den Strom schicken. Aber wir wollen nicht länger nur Bedenken äußern. Wir kommen. Die Heerschau ist für morgen anberaumt. Wenn alles geregelt ist, brechen wir auf. 10.000 Speere hätte ich zum Schrecken der Feinde über die Ebene schicken können. So viele werden es nun leider nicht sein, denn ich will meine Festung nicht ganz unbemannt lassen. Doch mindestens 6.000 werden mir folgen. Denn sage Denethor, dass zu dieser Stunde der König der Mark selbst nach Gondor geritten kommt, auch wenn er vielleicht nicht mehr zurückreiten wird. Aber es ist ein weiter Weg, und Mensch und Tier müssen am Ziel noch kampffähig sein. Eine Woche kann es von morgen früh an noch dauern, bis ihr von Norden den Schlachtruf der Eorl-Söhne hört. Eine Woche, sagte Helgon. Was sein muss, muss sein. Aber wahrscheinlich findet ihr heute in 7 Tagen nur noch zertrümmerte Mauern vor, wenn wir nicht unverhofft von anderer Seite Hilfe erhalten. Immerhin könnt ihr dann vielleicht